Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Also mir geht's wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ich habe gut geschlafen bis 5:30 Uhr. War ich gleich heute Morgen um 8:15 Uhr im Gym, um 8 Uhr machen die auf. Dann habe ich Beine trainiert, Core trainiert, untere Rückenmuskulatur trainiert. Auf diesem Gerät kennt ihr mit Sicherheit, wo man sich so einhängen kann mit den Beinen und dann immer den Oberkörper so hoch. Dann kann man noch Gewichte in die Hand nehmen und das war ganz gut heute Morgen, weil ich habe nochmal einen richtigen Fokus und dann hier die seitlichen Bauchmuskeln und so, da habe ich richtig Fokus heute Morgen draufgelegt und auf die Beine schön. Das war eine gute Sache und dann war ich so um 10 Uhr beim Training raus, habe ich mich frisch gemacht. Und für den einen oder anderen von euch, der es noch nicht weiß, ich hatte mir letztes Jahr im September, kurz bevor ich mich von meiner damaligen Freundin getrennt, also von meiner Ex jetzt getrennt habe, weil am 1.12. bin ich ausgezogen, hatte ich mir nochmal so ein MX-5 gekauft, so ein altes Modell, so ein NB 2003er Baujahr, weil ich Bock hatte, im Winter zu driften. Dann haben wir aber keinen Schnee und kein Eis bekommen, also war es auch nichts mit meinem Driftspaß, den ich mir gönnen wollte. Aber diese Autos sind halt wirklich cool, weil die haben 145 PS, wiegen nichts und haben eine Differentialsperre, Heckantrieb und keine elektronischen Helfer. Also wenn man da ein bisschen fahren kann, dann hat man da wirklich Spaß mit. Und den hatte ich noch so. Jetzt habe ich überlegt, was mache ich damit? Will ich ihn behalten? Will ich ihn verkaufen? Will ich in diesem Winter noch driften? Oder haben wir überhaupt noch Schnee? Und jetzt ist der TÜV jetzt abgelaufen, diesen Monat im August. Und jetzt war ich heute Morgen beim TÜV und wollte überhaupt erstmal gucken, wie sieht das aus, kriegt das Auto nochmal TÜV. Und diese Kisten haben halt leider Rostprobleme, das heißt die Schweller, dann haut der TÜV-Prüfer da drauf, pupp, das ganze Auto bröselt auseinander. Sagt er ja, die Arbeiten, die da reingesteckt werden müssen, das ist eine Menge Blecharbeit, die gemacht werden muss. Dann habe ich entschieden, steht in keinem Verhältnis mehr zum Fahrzeugwert. Habe ich mich schnell innerlich von dem Auto verabschiedet. Und habe den zu einem Verkäufer gebracht von einem Autohaus, den kenne ich noch von früher, von meiner Autohauszeit, wo ich da angestellt war. Und der schiebt den jetzt für mich in Export und dann gibt es nochmal ein bisschen Spielgeld auf die Hand und dann tja, ist er weg. Und ich brauche mich um nichts kümmern, brauche niemanden sehen. Und das ist ein ganz netter Service, dafür lade ich den dann nochmal zum Essen ein. Und mit Sicherheit schnappt er auch den einen oder anderen Euro noch dran, aber sei ihm gegönnt. Mir ist es viel wert, dass ich da keinen sehen muss, muss meine Zeit nicht mit verplempern, muss nicht mit irgendwelchen Leuten hier vor der Tür rumeiern, dass die einen Indianertanz um dieses Auto machen und ich muss dann da oben 50 und 20 € Beträge mit denen eiern, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen gehe ich den eleganten Weg. Ja, ein bisschen schade, weil das Auto war jetzt 17 Jahre alt und es fuhr wirklich immer noch wie eine Biene. Und das war so für Spaß gedacht, einfach zum Driften, dass man halt mal richtig drauftreten kann und es spielt keine Rolle, so teuer war der nicht, ob man mal irgendwo aneckt und so weiter, dafür war der gedacht, aber der Plan ging nicht ganz auf, weil wie gesagt, wir hatten keinen Schnee und Eis und ja, so ist das. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos, sehr interessant, möchte ich unbedingt mit euch teilen. Es heißt ja, Frauen lieben Kinder und Tiere oder insbesondere auch Hunde zum Beispiel bedingungslos. Und so heißt es. Also Kinder und Tiere werden bedingungslos von Frauen geliebt. Und ich kann das so aus Erfahrung nicht bestätigen. Ich kann es einfach nicht bestätigen. Würde es gerne bestätigen, aber kann ich nicht. Wie ihr aus einem meiner anderen Videos mit Sicherheit schon mal mitbekommen habt, wir hatten ja, meine Ex, wir hatten ja zusammen einen Ponyhof und mit Land und haben an Pferdemädchen, also Mädchen, die Pferde haben, Einstellplätze vermietet. Und dann hatten wir eine Frau, also das war dann auch schon eine Post-Wall, also als sie zu uns gekommen ist, war die jung, irgendwie 25, 26. Und als sie dann sich gedreht hat und schnell noch ihren Beta-Versorger sich sichern wollte, war die ungefähr 32, 33, nachdem sie durch die Wall durch war. Und hat dann tatsächlich ihre drei Shetland-Ponys verlassen. Die hat sie noch schnell verschenkt unter die Leute, hat mit den Mädels einen Deal gemacht oder mit den Frauen einen Deal gemacht, dass sie ein gemeinsames Konto machen, wo sie auch monatlich für ihre Tiere weiterhin einzahlt, für Stellplatzkosten und Tierarztkosten, dass da so ein bisschen Rücklagen gebildet werden und dass sie auch weiterhin monatlich darauf einzahlt. So, dann ist sie schwanger geworden mit ihrem neuen Beta-Loris und ist dann nach Hannover gezogen und ist da schwanger geworden, gemeinsame Wohnung, neue Ausrichtung ihres Lebens und hat den Kontakt abgebrochen mit all den Frauen, mit denen sie diese Vereinbarung getroffen hat und hat auch die Zahlung eingestellt und hat sich nie wieder darüber, nie wieder gemeldet, nie wieder darum nachgefragt, nie wieder. Kontakt war weg. Einfach weg. Eiskalt, muss ich wirklich sagen. Und dafür, dass sie zu Zeiten, wo sie da war, so viel auf diese Tiere gegeben hat, dass sie die dann einfach so verlässt, das ist schon kalt, muss ich wirklich sagen. Dann hatte ich ja von diesem anderen Mädchen erzählt, die psychische Probleme hatte, die habe ich auch, was gestern? Ja, es war gestern. Es war gestern ein Video, wo ich gesagt habe, wo meine Ex mich nach Geld gefragt hat mit diesem Verrechnungscheck. Und das war dieses Mädchen, die hat dann wegen psychischer Probleme ihr 35-jähriges Pferd verlassen und ja. hatte auch mit sich zu tun, hat den Entschluss gefasst, okay, es geht jetzt um mich, ich muss mit mir ins Reine kommen, hat auch Zahlungen eingestellt, einfach gegangen, nicht wiedergekommen, hat ihr Pferd seinem Schicksal überlassen. Und wären dann nicht die anderen Frauen da eingesprungen, und das muss man sagen, das ist, so muss das auch sein, ist ja auch richtig so, weil das Tier kann wirklich am wenigsten für alles, für irgendwas was. Und deswegen war ich auch bereit, diesen Verrechnungscheck mitzugeben, was sind denn 67 Euro, wenn ich dem Tier helfen kann. So war auch meine Sichtweise der Dinge. Und dass dann wiederum meine Ex daraus so einen Wahnsinn veranstaltet, konnte ich ja auch nicht absehen, aber mein Wille war halt, das Tier mit zu unterstützen. Und das muss man den Frauen zugutehalten, die verblieben sind, das haben die natürlich gemacht und machen die. Nichtsdestotrotz geht es ja darum, dass diejenige, die die engste Beziehung, also es ist das Tier dieser jeweiligen Person, und die legt einfach die Kälte an den Tag, dass sie sagt, okay, vom einen auf den anderen Tag vorbei, da ist der Cut. Also so bedingungslos kann diese Liebe nicht sein, wenn man das dann einfach so seinem Schicksal überlässt. Ja, jetzt habe ich mich kürzlich wann war denn das? Vor 3 Tagen mit einer 18-Jährigen, die kenne ich auch aus dem Fitnessstudio, die weiß, dass ich Immobilienmakler bin, die wohnt jetzt bei ihrem Vater und hat mich gebeten, ob ich mal kommen kann, um die Eigentumswohnung, die sie mit ihrem Vater bewohnt, ob ich die mal eine Wertermittlung vornehmen kann, um denen mal zu sagen, was die wert ist, weil die wollen sie möglicherweise verkaufen, weil die sich neu orientieren wollen. Und dann haben wir uns ganz, ganz nett unterhalten, und sie guckt unter anderem auch meine Videos, also sie wird dieses Video jetzt auch sehen, und ist auch nicht schlimm, sie ist völlig entspannt. Und dann habe ich mich mit ihr mal unterhalten, weil sie weiß, dass ich mich mit diesen Dynamiken beschäftige. Und sie ist jetzt jung, das heißt, sie ist noch weltoffen. Also sie hat noch nicht so diesen eingeengten Blick. Und deswegen kann man sich ganz entspannt mit ihr unterhalten, weil sie auch weiß, also ich sag mal vorsichtig, wir unterhalten uns, wenn wir uns miteinander unterhalten. Sie unterliegt natürlich auch Female Nature, und wir unterhalten uns von Raubtier zu Raubtier. Wir unterhalten uns da, sie legt bei mir keine Manipulation an den Tag, weil sie weiß, das macht bei mir keinen Sinn. Und das ist dann ganz interessant, also wenn so eine junge Frau verstanden hat, dass man mich nicht manipulieren kann und dass ich da wirklich kalt bin, und ich bin eiskalt, ich bin, das weiß sie, dafür respektiert sie mich auch, weil sie weiß, dass sie, wenn sie sich mit mir unterhält, dass ich beispielsweise nicht wie alle anderen Beta-Blue-Piller irgendwie ihr Dopaminsystem nicht im Griff haben und sie permanent so feige mustern und immer wieder gucken müssen und ihre Blicke nicht unter Kontrolle haben, dann feige weggucken und so weiter. Solche Signale kriegt sie von mir nicht. Sie kriegt von mir eine klare Kälte, die sie respektiert. Und deswegen können wir uns ganz entspannt unterhalten, und das ist wirklich interessant. Und deswegen habe ich auch zu ihr, wir unterhalten uns von Raubtier zu Raubtier, weil ich weiß, dass sie auch hochgradig manipulativ ist mit anderen Männern. Worauf ich aber hinaus will und was sehr interessant ist in diesem Zusammenhang, dass ihre Eltern sind getrennt. Und dann hat sie mir erzählt, wie das war, als sie bevor sie jetzt zu ihrem Vater gegangen ist, bei ihrer Mutter gewohnt hat. Und da war sie noch, hat sie noch irgendwie Abitur gemacht, 16, 17, wie alt diese Mädels da sind, keine Ahnung. Und ihre Mutter hat von ihr verlangt, und das finde ich zum Teil auch richtig, das ist ja wichtig, sie hat verlangt, dass sie ihren Beitrag leistet an der Miete. So, dass sie, kann ich verstehen, also Kinder müssen ja auch Wertschätzung lernen und dass nicht alles im Leben umsonst ist, und dann sollte sie ihren Beitrag leisten an der Miete. Und sie hat auch einen Nebenjob irgendwo als Physiotherapeutin, hat sie da irgendwie als Assistentin mitgearbeitet und so weiter. Also konnte sie auch ein bisschen Geld verdient, auch im Catering und so. Und deswegen konnte sie dann 300 Euro Miete bezahlen zu Hause. Das ist auch okay, wenn die Mutter das möchte, das kann ich noch verstehen. Das hat ja auch einen erzieherischen Aspekt. Also hat sie ihr Geld abgegeben zu Hause als Beitrag, Miete, Nebenkosten, wie auch immer man das mischt. Muss man jetzt auch, sollte man dann auch, wenn man mit dem Kind das Geld so abnimmt, sollte es damit auch okay sein, denke ich mal. So, jetzt hat diese Frau das aber weiter auf die Spitze getrieben und hat, und ich habe gedacht, ich kann meinen Ohren nicht trauen, als sie mir das gesagt hat. Sie hat am Ende mit ihrer Tochter darüber diskutiert, dass sie ja auch Toilettenpapier benutzt und wollte mit ihr das Toilettenpapier auseinanderrechnen. So eine ganze Packung brauche ich euch nicht erzählen, die kostet 1,99. So, das sind einige Rollen drauf. Also bis ich mal jetzt hier, ich wohne hier alleine, bis ich mal so eine Packung Toilettenpapier mit 10 Rollen weg habe, keine Ahnung, schaffe ich wahrscheinlich in einem Jahr gar nicht. Na gut, wollen wir nicht übertreiben, doch, in einem Jahr schaffe ich es locker, aber das sind vielleicht, ich habe vielleicht im Jahr 10 Euro Toilettenpapierkosten, und die redet ernsthaft mit ihrer Tochter über die Kosten von Toilettenpapier. Und dass sie auch Toilettenpapier benutzt und dass man darüber jetzt auch nochmal reden muss und wie sie sich das mit den Kosten vorstellt. Und da frage ich mich, also wie ist das denn jetzt mit der Liebe? Also wenn ich etwas liebe, und dieser Illusion bin ich ja früher auch, und deswegen habe ich diese Gefühle jetzt bei mir unter Kontrolle, die werde ich nicht mehr an eine minderwertige Fee-Fail überreichen, das ist mit mir nicht mehr möglich. Aber wenn ich etwas liebe, wie beispielsweise meine Hunde, dann ist es mir doch egal, was das kostet. Wenn die Tierärztin mir sagt, ja, aber das ist teuer. Dann sage ich, sagen Sie doch erstmal, was es kostet. Ja, das ist recht teuer. Die hat schon selber ein schlechtes Gewissen. Ich habe gar kein schlechtes Gewissen. Die hat ein schlechtes Gewissen, mir den Preis zu sagen. Ja, diese Untersuchung würde jetzt 86 Euro kosten. Ja, machen bitte. Ich möchte das Ergebnis haben. Ich möchte wissen, ob mein Hund allergisch ist. Ich möchte wissen, ob ich ihm was Gutes tun kann und so weiter. Da geht es mir nicht ums Geld. Und dann würde man ja denken jetzt, wenn die Frau ihre Tochter oder ihre Kinder bedingungslos liebt, okay, dass sie was lernen soll vom Leben, dass das alles nicht umsonst ist und dass sie da ihren Beitrag leisten muss und dass sie dafür ihre Comfortzone verlassen muss. Alles verstanden. Aber dass sie mit ihr über Toilettenpapier redet und über Waschmittel redet. Also anstatt dann einfach eine Lösung zu sagen, okay, wir müssen ja gemeinsame Einkäufe machen, könnte man ja jetzt sagen, wenn man es jetzt noch weiter übertreiben möchte, willst du jetzt einen Einkauf im Monat bezahlen, ich bezahle drei Einkäufe, bezahl du einen oder so. Sowas hätte ich vielleicht noch gemacht als Vater. Aber dass ich jetzt, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht, muss ich gestehen, mit meinem Kind. Zum Glück habe ich keins, das ist ein ganz, ganz spezielles Thema. Das geht in eine Tiefe und Breite von Dynamiken, muss ich mich zum Glück nicht mit auseinandersetzen. Bei ihr ist das jetzt so gewesen, dass sie wirklich mit ihr über Toilettenpapier gesprochen hat. Und die hat mit ihr darüber gesprochen, du gehst so und so auf Toilette und benutzt dann dieses oder jenes Toilettenpapier. Also das ist völliger Hokuspokus. Völliger Hokuspokus. Das Mädchen hat auch andere Dinge im Sinn und muss sich vielleicht auf ihr Abi konzentrieren oder auf den Start ihres Lebens konzentrieren oder was auch immer sie sich konzentrieren muss. Wahrscheinlich kann sie sich auch nicht viel konzentrieren, wollen wir uns nichts vormachen. Aber sie dann noch zusätzlich mit so einem kleingeistigen Hokuspokus Gespräche zu führen, weil das sollten doch Eltern eigentlich wissen und so erwachsen sollten doch Eltern eigentlich sein, dass sie wissen, wer ein Gespräch führt, der führt den Fokus auf gewisse Richtung. So, ich kann über Toilettenpapiere reden, ich kann über Controller reden, ich kann über Masken reden, ich kann über Aktienkurse reden, ich kann über Female Nature reden. Ich bestimme doch als Gesprächsführer, der ein Gespräch führt, als Erwachsener, wohin ich den Fokus lenke. Und wie kann man denn als erwachsener Mensch den Fokus von seinem Kind auf so kleingeistige Gespräche wie Toilettenpapier lenken? Also das finde ich, das ist einfach erschreckend. Okay, wollen wir diesen Punkt nicht so lange machen, aber da habe ich mir auch gefragt, okay, das ist schon verrückt. Also wenn es um Ressourcen geht, und da komme ich gleich auch nochmal mit anderen Beispielen zu, dann oder um den kleingeistigen Hokuspokus, den die im Kopf hat, dann verliert die jedwede Relation zur Realität. Und das fand ich schon schrecklich. Und genau, dann sagte sie auch zu mir, und das war schrecklich mit meiner Mutter, sie hat immer nur Probleme und Drama veranstaltet, das sagte dieses junge Mädchen, diese junge Frau, und sie war dann dankbar, dass sie zu ihrem Vater gezogen ist. Und dann sagte sie mir auch noch, mein Vater hat es auch nicht leicht gehabt, sagte sie mir, mit meiner Mutter. Weil sie hat im Zuge der Scheidung, die hatten nur gemeinsame Immobilien und so weiter, und die hat nicht locker gelassen, den letzten Euro aus diesem Mann rauszupressen. Die hat gesucht und gekratzt und also wirklich, wirklich, ich kann mir das wirklich vorstellen. Weil dieses zweierlei Maß habe ich auch schon kennengelernt. Ich möchte ein einfaches Beispiel geben. Also wenn meine Ex mir beispielsweise 2000 Euro geschuldet hat und ich ihr noch 500. Dann sagte sie mir, ja, du schuldest mir 500 Euro, gib die mir. Ich sage, ja, aber du schuldest mir noch 2000. Heißt doch übersetzt, sage ich, das können wir verrechnen und du schuldest mir noch 1500. Nee, darum geht es jetzt nicht, das können wir dann später noch machen, aber ich brauche jetzt die 500. Ja, sage ich, das kann ich ja verstehen, dass du die brauchst, aber sage ich, das spielt ja in diesem Kontext keine Rolle, sage ich, weil ich habe ja ein Gegengewicht, das mehr wiegt als das, was du von mir verlangst. Und jetzt musst du doch verstehen, sage ich, dass ich natürlich jetzt nicht diese 500 Euro als Faustpfand zusätzlich nochmal aus der Hand gebe, wenn ich die schon verrechnen kann. Warum soll ich denn das tun? Warum soll ich denn noch mehr Geld hinterherlaufen, wenn ich das schon wenigstens habe? Das sieht die nicht ein. Die will das Geld. Und das andere, das können wir ja dann noch machen, darum geht es ja jetzt auch nicht. Sie kann der logischen Argumentation nicht folgen, dass das gegeneinander aufgerechnet werden muss, und kann verrechnet werden. Und dann möchte ich logischerweise mich nicht in eine unterlegene Position bringen. Oder in eine Position bringen, wo ich noch mehr Geld hinterherlaufen muss, wo ich weiß, kriege ich sowieso nicht wieder. Also, ich kann mir das bildlich vorstellen, was dieser Mann dadurch lebt hat. Und dann sagte sie mir auch noch, und alle Freunde von ihrem Vater, das hatte sie auch gemerkt, haben auch zu ihm gesagt, nachdem dann die Scheidung durch war, 5 Jahre später, er wäre wieder mit über 60 wie ein junger Mann. Er wäre wieder richtig aufgelebt und hätte wieder Lebensfreude, nachdem das alles durch war, und er konnte wieder durchstarten. Also, es ist unglaublich. Und auch sie sagte, als sie beim Vater war, sie endlich konnte sie mal in Ruhe mal wieder auch diesen ganzen Stress einfach hinter sich lassen. So, und jetzt möchte ich euch noch weitere Beispiele geben, wie Und da verstehe ich halt diesen Punkt nicht, wenn ich etwas liebe oder wenn Eltern oder die Mutter ihre Kinder bedingungslos liebt, dann sollte sie doch Interesse an der seelischen Intaktheit oder beziehungsweise an der geistigen Intaktheit der Kinder, dass man die nicht mit Hokuspokus und kleinen geistigen Unsinn quält und Drama produziert. Also das unglaublich, unglaublich. Da dachte ich auch, ich kann nicht bestätigen, dass das bedingungslos ist. Mit den Tieren, was ich gesehen habe, mit den Pferden, wo die Mädchen ihre Tiere verlassen haben, wenn die Mutter Hokuspokus veranstaltet mit ihrer Tochter oder auch mit ihren Söhnen. Also ich möchte euch mal nochmal Beispiele geben, was meine Mutter mit mir gemacht hat. Das ist auch hochinteressant. Ich hatte euch erzählt, in dem einen Video hatte ich euch erzählt, werde ich am Ende ja auch nochmal verlinken, wie ich zu Hause raus bin, also was da so vorgefallen ist. Und ich hatte eine recht gute Position im Autohaus, ich habe gutes Geld verdient. Meine Mutter hatte Geld immer Knappheit, weil Friseurin und Ausgaben, alles so nicht so richtig unter Kontrolle. Ihr Hokuspokus, dem kann sie sich nicht erwehren. Normalerweise brauchen die mal einen Reset, aber das dürfen wir ja nicht. Also normalerweise muss man, wie beim PC, wenn der plötzlich sich aufhängt und steht hier, dann drücke ich den Reset-Knopf, dann wird er neu gestartet. Und manchmal habe ich das Gefühl, diese Frauen brauchen das auch. Wenn die sich völlig verlieren in ihrem... Wenn der Hokuspokus überhand nimmt, also der Wahnsinn in ihr sich multipliziert, dann bin ich manchmal der Meinung, brauche ich einen Reset-Button. Was passiert hier gerade? Okay, ja, das war jetzt alles okay, wir fangen nochmal von vorne an. So, aber wie gesagt, sehr spezielles Thema. Ich möchte selber gar nicht derjenige sein, der bei den Frauen den Reset-Button drücken muss. Ich sehe aber eine Notwendigkeit, dass er bei der einen oder anderen hin und wieder mal gedrückt werden müsste. Deswegen gehe ich auch meinen eigenen Weg, weil ich gar nicht dafür herhalten möchte. Ich möchte nicht der Reset-Button-Drücker sein. Dafür bin ich mir viel zu schade. Aber ich erkenne eine Notwendigkeit dafür. Jetzt ist es so, dass meine Mutter, auch hochinteressant, aufgrund dieser Geldknappheit hat sie das dann so gemacht, dass sie gesagt hat, ich brauche Geld. Und ich hatte ja auch immer damals dann, nachdem wir uns dann wieder eingependelt haben miteinander. Ich war jung, ich war 25, habe gutes Geld verdient. Und sie hat mich dahingehend manipuliert, dass es ihr jetzt so schlecht geht und willst du, dass es deiner Mutter schlecht geht und du hast doch das Geld. Und soweit hatte sie auch recht, ich hatte das Geld. Und dann sagte sie diesen Satz, das ist für mich heute die ultimative Beschämungstaktik, wenn sie sagt, liebe dein Mutterherz, solange es schlägt, wenn es gestorben ist, ist es zu spät. Das heißt, übersetzt, simpel für deine Mutter, solange sie da ist. Gib ihr alles, was du hast. So, sei dankbar, dass du es machen darfst. Also nicht, dass du das später bereust. Nicht, dass du später auf deinem Geld sitzt, hat sie gesagt, deine Mutter ist nicht mehr und dann wird dir das alles mal leid tun. So, mit solchen Dingen kamen die mir an. Das hat damals, als ich 25 war, konnte ich das noch nicht so richtig wechseln, dass das eine Technik ist, eine Manipulationstechnik. Ich habe das so, ja, okay, ich habe jetzt das Geld. Und jetzt, dann habe ich immer wieder Geld gegeben, aber irgendwann habe ich gemerkt, das wird ein Fass ohne Boden. Und da habe selbst ich als junger Mann gemerkt, dass man einem Hungernden nicht hilft, indem man ihm immer wieder Essen gibt, sondern indem man ihm das Jagen beibringt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich will ihr jetzt erklären, wie sie jagt, aber sie hat kein Interesse am Jagen. Sie möchte nicht wissen, wie man jagt. Das interessiert sie nicht. Darüber will sie gar nicht reden. Sie möchte nur das Plata haben. Aber sie interessiert nicht, wo das Plata herkommt. Sie interessiert nicht, wie sie selber die Fähigkeit erlangen kann, das Plata selber mit ihren Händen zu bekommen. Das interessiert sie nicht. Sie ist nicht an der Jagd interessiert. Sie ist nur an dem Weg des geringsten Widerstandes interessiert. Und als ich das gemerkt habe, bin ich dann auch so, nee, so jetzt reicht's. Dann habe ich auch aufgehört, weil ich wollte ihr helfen, aber als ich gemerkt habe, sie ist nicht mehr bereit, sich selber zu helfen, sie will einfach überall nur den Weg des geringsten Widerstandes gehen, da habe ich gemerkt, oh, und wie ist das überhaupt jetzt mit dieser Liebe? Und wenn man das mal so, wenn man jetzt sein Kind liebt, und da kommen wir jetzt zu, jetzt kommt der nächste Step, sie hat dann irgendwann, als ich dann zum Nein übergeschwenkt bin, und damit hat sie mich dann auch nochmal weich gekriegt, stand sie vor meiner Mietwohnung, ich werde es nie vergessen, in Wunstorf-Lute, und stand unter meinem Fenster, während ich mich fertig gemacht habe. Und wenn ich mich morgens für die Arbeit fertig gemacht habe, wie gesagt, wir mussten im Verkauf, wir haben einen Anzug getragen mit Krawatte und frisch rasiert, und wir hatten eine gewisse Etikette, wie wir aufzutreten hatten in einem VW-Audi-Autohaus, und dementsprechend musste man sich morgens natürlich fertig machen. So, den Bart auf 100% kriegen, nochmal alles genau durchchecken, dass alles auf 100% ist, gegebenenfalls nochmal ein Hemd bügeln, wenn man abends zu müde war und gerade die Wäsche nicht in dem richtigen Zyklus war und so weiter. Also ich war immer so ein Just-in-Time-Mensch. Ich hatte genau, wenn mir nichts dazwischen kommt, habe ich eine saubere Ablaufkette und dann läuft mein Morgen. So. Und dann stand sie unter meinem Badezimmerfenster und hat die Wohnungstür von diesem, das war ein 6-Parteien-Haus, in dem ich zur Miete gewohnt habe, hat es geklingelt. war mir, ich musste weitermachen. Ich war wirklich gestresst, weil ich wollte zur Arbeit. Und dann rief sie vor allen Nachbarn unten meine Mutter. Ich weiß, dass du da bist, jetzt lass mich rein, ich brauche das Geld. Unglaublich, unglaublich. Und dann wollte ich dieses Spektakel für die Nachbarn beenden und habe den Summer gedrückt. Ich war wütend. Ich sage, was soll das, was du hier veranstaltest, sage ich. Ich muss zur Arbeit, sage ich. Respektierst du denn gar nichts? Und damit hab ich es eigentlich auf den Kopf getroffen. Ja, sie respektiert nichts, nichts. Sie respektiert absolut gar nichts, wenn es darum geht, dass sie Ressourcen braucht. Und dann interessiert sie auch nicht mehr so Dinge wie Liebe oder Respekt oder meine Integrität, die Unversehrtheit meiner Psyche. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Sie braucht Geld. Ob ich nun will, dass sie verhungert und dies und das und hin und her. Und dann habe ich hatte ja Geld. Geld war nicht mein Problem. Und dann habe ich mir meinen Frieden erkauft, habe ihr 300 Euro gegeben. 300 Euro habe ich ihr gegeben. Damit sie geht. Also ich habe sie dafür bezahlt, dass sie verschwindet. Damit ich mich weiter fertig machen kann, damit ich wieder meinen Frieden wieder kriege von dieser Jezebel und einfach wieder zur Arbeit kann. Und ich war wirklich aufgewühlt, werde ich nie vergessen, ich war aufgewühlt, als ich zur Arbeit gefahren bin, dass ich nachgegeben habe, das hat mir nicht gepasst, dass sie diesen Wahnsinn veranstaltet hat, hat mir nicht gepasst, dass sie damit auch noch ihren Willen gekriegt hat, hat mir nicht gepasst, dass ich aber auch mir nicht anders zu helfen wusste, als mir einfach so sie dafür zu bezahlen, dass sie geht. Das werfe ich ihr manchmal in Gesprächen noch heute vor. Ich bin damit jetzt im Reinen, es gibt nichts mehr. Ich habe meine Lektion gelernt. Aber da fragt man sich, was ist denn mit dieser Liebe den Kindern gegenüber, diese bedingungslose Liebe? Weiß ich nicht. Wenn ich so manipuliert, genervt und an die Grenzen getrieben wurde, habe ich nicht viel davon gespürt. Jetzt noch eine Situation, auch im Autohaus passiert. Ich hatte meine Mutter gebeten, weil die neigt immer dazu, spazieren zu gehen in der Stadt, Kaffee zu trinken und so weiter. Und sie hat nicht weit davon gewohnt, wo ich gearbeitet habe, von dem Autohaus. Ich habe sie aber darum gebeten, bitte niemals mich auf der Arbeit zu besuchen, weil ich möchte gerne Professionalität und Privates voneinander trennen. Ich möchte kein privates Gesabbel oder dieses Drama, was sie vor meiner Haustür veranstaltet hat, möchte ich nicht auf meinem Arbeitsplatz erleben. Ich arbeite dort professionell. Ich verdiene dort meinen Lebensunterhalt. So, und ich möchte nicht irgendwie bloßgestellt, manipuliert, irgendein Drama erleben auf der Arbeit. Ich möchte das nicht. Das ist so nachvollziehbar. Also habe ich sie da schon von jeher immer gebrieft und habe gesagt, Mama, sag ich, ich bitte dich, sag ich, es gibt eine Regel, sage ich, besuch mich niemals privat auf der Arbeit. Wenn du nicht mit der ernsthaften Absicht kommst, ein Fahrzeug zu erwerben, sage ich, aufgrund von einer geschäftlichen Beziehung mit diesem Haus, betrittst du dieses Haus nicht. Habe ich ihr damals gesagt. So. Jetzt müsste man ja erwarten, wenn man sein Kind liebt, dass man wenigstens das respektiert. Hat sie nicht. Hat sie nicht. Sie hat Folgendes getan. Ihr Auto ist stehen geblieben, irgendwie 4 Straßen weiter. Wusste sich nicht anders zu helfen. Also wie gesagt, alles, wo sie wohnt, war 2 Kilometer Fußweg entfernt. Ich war 1 Kilometer entfernt. Sie hätte auch einfach nach Hause gehen können, warten, bis ich Feierabend habe, mich anrufen und dann hätte man das irgendwie gelöst. Aber ich habe Kunden. Ich sitze mit Kunden, also wir hatten so schöne Glaskästen, wo wir dann drin sitzen an unseren PCs und ich hatte gerade Kunden und ich bin absoluter Profi. Mein Ding, was ich da mache, läuft. So, außer diese Jezebel Succubus kommt gerade zur Tür rein. So, das kann man nicht gebrauchen, absolut nicht, wenn man ein gewisses professionelles Level bewahren möchte. Und kommt zur Tür rein in das Autohaus. So, scheiße, das kann nicht ihr Ernst sein. Also habe ich meinen Kunden gesagt, kleinen Moment, sage ich, ich muss mal ganz kurz da jemanden in Empfang nehmen, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ich bin da vorne, ich sage, Mama, was machst du hier? Wir haben darüber gesprochen. Ja, mein Auto ist stehen geblieben. Ich sage, ja, was auch immer, sage ich. Bitte dreh dich um und geh nach Hause. Wir klären das nachher. Ja, nee, kannst du mir jetzt nicht irgendwie helfen? Ich sage, Mama, sage ich, ich habe dir das erklärt, sage ich, ich habe da gerade Kunden, ich arbeite hier, bitte geh. So, ich konnte sie jetzt nicht im Nacken packen und wie so einen Koffer nach draußen befördern, das war nicht möglich in der Situation. Ich habe sie bestimmt, sie hat an meinem Gesichtsausdruck gesehen, das ist ernst, das ist für mich nicht lustig, was sie hier gerade macht. Ich habe sie gebeten, hier einfach sich umzudrehen und zu gehen. Das hat sie nicht respektiert. So, und wie das Leben so will, kommt in dem Moment mein Chef. Ach, schönen guten Tag, auch ein Mann, der Gesprächsführung mächtig ist. Wer sind Sie denn? Ja, ich bin die Mutter von Magic. Ach ja, schön, Sie kennenzulernen, ein Wort holt das andere. Und dann merkte ich, die Situation entgleitet mir, das Gespräch führe ich nicht mehr, da ist eine neue Dynamik drin. Musste ich das Ganze aus der Hand geben, den weiteren Verlauf, und habe, habe ich gesagt, okay, sage ich, ich habe da Kunden, sage ich, bitte entschuldigen Sie mich, habe ich zu meinem Chef gesagt und bin wieder zu meinen Kunden gegangen. Weil ich muss ja weitergehen, ich musste das ja jonglieren, diese Situation. Okay, so. Dann mein Chef in die Wartelounge, hat er meine Mutter mitgenommen. Und dann saßen die in einer Wartelounge, konnte ich sehen. Während ich mein Kundengespräch führe, konnte ich die da beide sitzen sehen. Und ich weiß, dass meine Mutter keine Meisterin der Gesprächsführung ist. Die redet und redet und redet und redet. Und genau diese diesen Break an Professionalität wollte ich nicht haben. Ich wollte diese Art von Gespräch nicht haben. Weil ich natürlich weiß, dass mein Chef in der Lage ist, gezielte Fragen zu stellen und zuzuhören. Das ist ein Mann, der Gesprächsführung beherrscht. Gesprächsführung zu beherrschen bedeutet auch, in den richtigen Momenten nichts zu sagen und den anderen reden zu lassen. Und die Informationen zu saugen. Das konnte der auch. So, das kann ich auch. Das hat man irgendwann drauf. Ich weiß aber, dass meine Mutter das alles nicht kann. Und gerne redet. Und gerne redet. Und gerne redet. Und der nur in den richtigen Momenten die richtigen Fragen stellt und sie einfach reden lässt. Und reden lässt. Und reden lässt. Welches Geisteskind ist sie? Und dem war sie nicht gewachsen. Und das wusste ich. Deswegen wollte ich sie da auch nicht haben. Und genau das ist jetzt passiert, was ich nie haben wollte. Und die saßen da. Und jetzt ging es noch weiter. Dann hatte ich meine Kunden fertig, freundlich zu Ende gebracht. Abschluss hier, da. Und die saß da immer noch. Halbe Stunde später saß da immer noch. Dann habe ich meine Kunden verabschiedet und geht zu ihr. Ich sage, Mama, was machst du noch hier? Oh ja, dein Chef und der zweite Chef ist auch noch dazu gekommen und die sind ja so nett. Und der eine hat mir jetzt angeboten, mich nach Hause zu bringen und wir haben jetzt hier noch einen Kaffee getrunken. Ich sage, willst du mich komplett verarschen, sage ich. Ich habe dir doch die Regeln erläutert, sage ich. Das, was du hier gerade machst, sage ich, ist unglaublich. Ja, aber der will mich jetzt nach Hause fahren. Ich sage, wie auch immer, sage ich. Wenn der jetzt gleich wiederkommt, sagst du, bedankst du dich bei ihm für dieses nette Angebot, sagst ihm, dass du aber in der Stadt noch Besorgung machen musst und gehst. Was hat sie gemacht? Kam wieder, hat sich von ihm nach Hause fahren lassen. Ich weiß aber, dass meine Chefs nie was gemacht haben, einfach nur um es zu machen, der Freundlichkeit wegen. Die wollten Informationen saugen. Welch Geisteskind ist die Mutti? Wo wohnt die? Und so weiter und so weiter. Die waren ja auch hochgradig manipulativ. Und genau dem wollte ich natürlich vorbeugen und das hat sie mir natürlich maximal kaputt gemacht. Am Ende spielt es keine Rolle, aber welcher Liebe zu mir kann das sein, wenn sie meine Grenzen so dermaßen nicht respektiert? Also ich kann nicht bestätigen, dass Tiere oder Kinder von Frauen bedingungslos geliebt werden. Kann ich so nicht bestätigen. Meine Erfahrung sagt das nicht. Das, was ich tagtäglich erlebt habe, was ich jetzt mit dem jungen Mädchen beispielsweise, das ist nur ein Beispiel von vielen, was ich an mir selber erlebt habe, es ist einfach unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Und als ich sie dann dafür zur Rede gestellt habe danach, ja, da brauchst du dich jetzt auch nicht mehr drüber aufregen, hat sie gesagt, das war jetzt so, das kannst du jetzt auch mal akzeptieren. So, damit war das für sie, okay, damit war das legitimiert. Das war jetzt so, ich kann das jetzt so akzeptieren. Der Reset-Knopf wäre angebracht gewesen, muss ich wirklich sagen. Also, irgendwann ist er angebracht. Ja, Männer, ich kann da nicht bestätigen, dass es für Kinder oder für die Kinder von Frauen oder für Tiere bedingungslose Liebe gibt. Auf gar keinen Fall. Ich würde gerne was anderes sagen können, aber das Leben hat mich anderes gelehrt. Ja, ich wollte es einfach mal mit euch teilen. Und ich bin damit wirklich auf euer Feedback gespannt. Was habt ihr für Erfahrungen diesbezüglich gemacht? Ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf eure Abos. Und bis morgen, Männer. Tschüss.